Quentum non agintur sex, rogare, rogare, bitten, ersuchen, fragen, rogatio, rogationis, feminin. Die Bitte, das Ersuchen, der Antrag. Orare. Bitten. Beten. Exorare. Erbitten, erflehen. Petre, peto, petivi, petitum. Mit Ablativ. Das Erstreben, das Erbitten. Na, erstreben, erbitten. Aber mico pet, auxilium petre. Aber mico auxilium petre. Den Freund um Hilfe bitten. Petitio, petitionis. Feminin. Die Bitte. Repetere. Zurückfordern. Coaisso. Einschub, bitte. Singular, Plural, quaesumus, wir bitten. Obsequare, obsequare, bittend, beschwören, anflehen. Orare et obsequare. Inständig bitten. Obtestare. Beschwören mit Zeugenanruf. Implorare. Erbitten. Anflehen. Supplex. Supplicis. Kniefällig bittend. Supplicare. Demütig flehen. Supplicium. So niederknien bei der Bitte. Proeces. Proecum. Feminin. Die Bitte. Meist religiös. Pluralwort. Porkes. Porcum. Feminin. Das Verb, die Ponenz. Porcari. Bitten. Wünschen. To pray.